Kundgabe 1115. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.09.1939. Liebe Gottes, göttlicher Schutz, Stürme. Wie behutsam und sorglich führet der Vater seine wahren Kinder durch das Erdenleben, durch alle Gefahren hindurch und schützet sie vor arger Not, leiblich sowohl als geistig. Denn es liebt der Vater im Himmel diese seine Kinder, die ständig zu ihm verlangen und nach Kräften bemüht sind, ihm zu dienen und seinen Willen zu befolgen. Und darum banget und zaget nicht, auch in Zeiten irdischer Not. Denn es lässt der Herr diese an euch vorübergehen und er machet, dass sie euch nicht drückt und ihr Hilfe findet alle Zeit. Und es soll euch dies zum Trost sein. Und ihr sollt freudigen Herzens in die Zukunft blicken. Denn immer, wo es auch sei, gewähret der Vater euch seinen Schutz. Ihr seid so nach niemals verlassen. Mag es auch scheinen, als drohe alles um euch zusammenzubrechen. Der sich dem Vater im Himmel empfiehlt und seine Gnade erfleht, ist in sicherster Hut. Denn ein gläubig emporgesandtes Gebet lässet er nicht unerhört. Es geht wohl so mancher Sturm noch über euch hinweg, doch immer wieder wird die Sonne danach scheinen, und immer wieder wird sanfte Ruhe und wolkenloser Himmel die Erinnerung an die vorangegangenen Stürme verblassen lassen. Und bedenket, dass auch diese Stürme sein müssen, denn der Herr, der über Leben und Tod gebietet, hat auch diese Stürme in seiner Gewalt. Und so er der Elemente toben zulässt, bezwecket er auch damit wieder nur eine Reinigung alles dessen, was er zu höherem Wirken bestimmt hat. Er sondert zuvor alles Unlautere ab, auf dass der Weg zur Vollkommenheit für das Wesen frei werde. Und solcher Stürme müssen noch gar viele über die Menschheit kommen. Und darum sollet ihr nicht zagen und kleinmütig werden. Solange ihr euch der Liebe Gottes würdig erweiset, hält er auch seine schützende Hand über euch. Und also müsset ihr euch in der Liebe üben, denn damit bezeuget ihr ihm euren Willen und bekundet auch eure Liebe zu ihm. Und er wird euch schützen vor aller Gefahr und euch auch seine Liebe zuwenden. Amen.